Garage kann das Netz nicht widerstehen. Rettet euch und flieht, Viren-Invasionen, Zerstörungsenergie, Spam-Alarm in den Text-Serien. Da jetzt ist da! Werden länger. Gefahr liegt in der Luft. Die Bedrohung ist fast greifbar. Wehe dem, der kein Versteck sucht. Die Invasion hat begonnen. Eure Zeit verrennt. Bringt euch in Sicherheit, denn das Chaos regiert. Tag X ist da, der euch allen zum Verhängnis wird. Rettet euch und fliegt. Viren-Invasionen.